Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Ohne Frage ist das Geheimnis unseres Glaubens groß. Er ist als Mensch erschienen und wurde durch den Geist gerecht gesprochen. Er wurde von Engeln gesehen und den Völkern verkündet. Viele Menschen in der Welt glaubten an ihn und er wurde in den Himmel hinaufgenommen. Gott segne dieses Wort. Geheimnis offenbart. In diesem Bibeltext hier aus dem 1. Timotheusbrief schreibt Paulus hier seinem Bruder Timotheus, und erinnert ihn daran, wie Gott sich offenbart hat. Also Gott hat das Geheimnis gelüftet, dass eben Jesus Christus Mensch geworden ist. Ja, also er wurde, wie gesagt, durch den Heiligen Geist gezeugt, ja, und ist eben Mensch geworden, war eben ohne Sünde geboren und zeitlebens hat sich eben, hat keine Sünde begangen zeitlebens. Und wie gesagt, er wurde dann zu Unrecht verurteilt, ans Kreuz genagelt, ist gestorben für uns, für unsere Sünden und dann wieder auferstanden durch den Heiligen Geist und wurde somit eben auch durch den Geist gerecht gesprochen, ja, durch den Heiligen Geist. Und die, bei seiner Auferstehung hat er sich dann eben den Engeln hier, er wurde von Engeln gesehen, ja, und das lesen wir im Matthäus-Evangelium am Ende, wo eben der Engel sich da offenbart und sagt, Jesus Christus ist auferstanden, ja. Und so beginnt also die gute Nachricht, die Verkündigung an die Völker der guten Nachricht. Und viele Menschen in der Welt glauben an ihn. Ja? Das ist wirklich wichtig. Das lesen wir in den Evangelien natürlich. Ja? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und eben auch in der Apostelgeschichte. Wie Menschen, wie der Heilige Geist kommt, Jesus Christus uns den Heiligen Geist schickt, so wie er versprochen hat, und eben dieses Geheimnis offenbart hat. Also es ist kein Geheimnis mehr, dass eben unser Jesus Christus gekommen ist, um uns zu helfen und als Gott im Fleische eben für uns zu sterben und eben auch in den Himmel gefahren ist, als Gott im Fleische. Als der letzte Adam sozusagen und eben, ja, wie wichtig ist zu verstehen, dass das Geheimnis eben, dass die Bibel uns zwar nicht alles sagt, zum Beispiel wie das Böse in den Garten von Eden gekommen ist oder was da passiert ist oder wie genau Jesus Christus auferstanden ist, also der Vorgang und so. Das hat uns Gott eben aus einem ganz bestimmten Grunde, das ist ihm überlassen, Gott überlassen, nicht mitgeteilt. Und das Geheimnis bleibt eben Gott überlassen. Und auch, wann Jesus Christus wiederkehrt, am jüngsten Tag. Und das müssen wir einfach verstehen und auch akzeptieren und hinnehmen. Denn wir sollen nicht alles verklären, wir sollen uns eben auf Jesus Christus konzentrieren und vor allem unsere Herzen Jesus Christus zuwenden. Und die Bibel hat uns genug offenbart, also Geheimnisse. Das Geheimnis war, dass vom Anfang, bevor überhaupt die Welt entstanden ist, dass Jesus Christus kommen würde und uns erlösen würde. Ja, das ist ein Geheimnis. Wie das alles funktioniert, wissen wir nicht. Aber die Bibel offenbart uns mehr als genug, dass wir im Glauben zu Jesus Christus kommen können. Und darauf kommt es an. Also fokussiert nicht oder konzentriert euch nicht auf das, was die Bibel nicht sagt oder was nicht beschrieben ist, ja, sondern was wir verstehen können und was Gott uns gegeben hat. Und da ist mehr als genug, es für uns offenbart. Und besonders hier, wie wir es auch im Timotheusbrief lesen, ist eben unser Geheimnis, ist das die Wiederauferstehung Christus, der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Ja? Und die Inkarnation, also dass Jesus Christus gezeugt wurde oder durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, also Mensch geworden ist. Gott ist Mensch geworden, die Inkarnation von Jesus Christus, Tod und Auferstehung und auch die Himmelfahrt gehören zusammen. Die können nicht getrennt werden. Ja? Das ist das, was unser Herr Jesus Christus einzigartig macht. Und das ist nirgendwo anders zu finden. Zwar sind vielleicht Auferstehungsberichte oder Legenden irgendwo, sind eben Legenden, aber es gibt keine historischen, keine historische Offenbarung wie die wir in der Bibel haben zu unserem Herrn Jesus Christus. Und darauf kommt es an, das zu verstehen, dass Gott sich in und durch sein Wort, durch unseren Herrn Jesus Christus, der das Wort ist, geht rein, ja, ins Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 1 bis 8 bis 9, und uns das Wort gegeben hat, die Bibel, ja, das Alte und das Neue Testament, alle Bücher der Bibel, alle 66 Bücher der Bibel. Und das ist eben unglaublich. Und das macht uns Mut und wir sind dankbar. Lieber Jesus, wir danken dir, wie du das Geheimnis offenbart hast, wie du als Erlöser gekommen bist für alle Menschen. Und wir danken dir für dein Wort und dass du uns offenbart hast, was wir brauchen, was wir wissen müssen, um in unserer persönlichen Beziehung mit dir tagtäglich zu leben, zu wachsen und dir näher zu kommen, Gott näher zu kommen. Das ist deine Einladung. Wir wissen, wenn wir zu dir kommen mit unserem Herzen als reuige Sünder, dass du dich uns zuwendest. Und das ist ein Geschenk. Und wir sind dir dankbar für all dieses und beten dies in deinem Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.